Und jetzt Brennerpass, der Bundesliga-Podcast. Hallo, hier ist der Brennerpass, Bundesliga-Podcast mit Rüdiger Rudolf. Das bin ich. Bernie Meyer. Das bist du. Das bin ich. Rüdiger Rudolf is coming hot off the heels of his Premier League Kabarettstück called Glück ist nix für schwache Nerven. Oder? Heißt es so? Nichts für. Also nichts, sondern nicht. Ja. Das ist okay. Wenn du saloppiert. Ja. Naja, das, weil eben das Stück mit nichts läuft im PKA. Das ist nicht mal. Nee, Quatsch, passiert nicht. Das. What? Ja, wie war's? Das war nicht so dumm. War nicht so dumm? Das war nicht so dumm. Ja. Heute Abend wird wahrscheinlich dieser Effekt eintreten, dass. Heute Abend ist keine Vorstellung. Ich werde um 20 Uhr wahrscheinlich durch die Wohnung tigern und denken, was mache ich bloß heute Abend? Oder ich komme und du spielst mir das Stück vor. Und ich spiele dir alleine das Stück vor. Mhm. Zum Glück gibt es ja noch Champions League die Woche. Wann geht's weiter? Dauert jetzt ein bisschen, 2 Wochen. Wir spielen 6., 7., 8., 9. und... Zwei Wochen. Nee, 7., 8., 9., 10. spielen wir. Oh nein. Oh nein, ja. Ich konnte gestern nicht kommen. Ach komm, da kommt noch einiges. Da geht noch einiges. Apropos, ich möchte was vorwegnehmen, und zwar zum Spiel HSV Bayern. Der beste Witz kam von elffreunde.de. Ja. Da las ich nämlich als Überschrift: Was los, Digga Adler? Hm. Kommst du, du checkst die Annotation nicht, ne? Was los, Digga Adler? Du kennst wohl das Comeback-Lied von Absolute Beginner nicht. Ah. Was los, Digga Ahnma? Wir gucken, wie wir labern. Wir packen Hamburg wieder auf die Karte. Mhm. Siehst du, das fehlte mir. Schade. Im Puzzle, siehst du? Was los, Digga Adler? Das war lange Zeit, war Adler los in dem Spiel. Ja. Mhm. Der musste viel arbeiten? Der musste viel arbeiten, ja. Aber Rüdiger, was ich dir sagen wollte, ja, bitte. Übrigens, egal wie der Podcast heute ausfällt, wie sehr du dir Mühe gibst, wie gut deine Pointen sein werden. Wir werden morgen telefonieren und ich werde dir dann Abschied. Dann werde ich durch Oliver Polak ersetzen. Was? Ganz egal, wie du performst heute. Oh, aber ich hab doch... Classic Beiersdorfer. Ja, ist schon klar. Ey, ich geh zu einem anderen Podcast. Damn. Geh doch mal zu Rasenfunk oder so. Die brauchen ein bisschen Spaß. Achso, ich wollte gerade sagen, bin ich nicht klug genug, glaube ich. Ein bisschen Spaß vertragen. Ja. Ich dachte, mit meiner geringen Fußballkenntnis komme ich, wenn, dann hier durch. Ja, deshalb, aber vielleicht kannst du dann den Spaß hinaustragen in die Welt. Aber warum, Bernie, warum habe ich die Mannschaft nicht weitergebracht? Ja, du hast den Podcast... Wir haben viel investiert im Sommer, ja, in den Plopschutz. Das war wirklich stimmt. Wir haben echt ein teures Team hier zusammengestellt und nach 5 Spieltagen habe ich erst 3 Pointen. Du hättest halt so ein bisschen, du hättest dich weiterentwickeln müssen, du hättest zum Beispiel Statistik. Die Statistik ist wirklich ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ja, das stimmt, Ersten 4 Episoden, muss man wirklich sagen. Auch der Downbreak, muss ich sagen, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Craziness gewünscht. Also, dass du noch mal ein bisschen über deinen eigenen Tellerrand blickst. Ah, verflixt, Auch so mit Metaphern einfach so ein bisschen in so psychosoziale Bereiche gehst. Das schreibe ich mir auf. Ja, psychosozial. Also... Ja. Hätte natürlich jetzt natürlich eher sagen können, aber... Nee, jetzt schon ein guter Zeitpunkt. Jetzt, you know. Nach 5 Tagen. Weil unser Investor Imkerei Biederer, Malersdorf, hat natürlich auch mit mir... Der will natürlich auch Ergebnisse sehen. Hat natürlich auch mal... Wir hatten ja ein Meeting letzte Woche, und die Imkerei, also... Das wusste ich gar nicht. Telefonisch natürlich. Aber ich hatte dich doch gefragt, ob du ein Meeting mit dem hast. Du hast Nein gesagt. Ja, ich dachte, du hast eh so viele Termine. Ach so. Theater und so, ne? Ja. Und dass ich eine Affäre mit unserer Vereinssekretärin hatte, das hat dich aber nicht gestört. Die ist wurde gestern entlassen, ja. Und, jetzt habe ich die noch am Hals. Na gut. Ja, müssen wir mal gucken, wo die bleibt dann. Okay, Aber ist ja egal. Du hast ja heute trotzdem noch dieses Spiel, wo du einen guten Eindruck machen kannst, dich quasi ins Schaufenster stellen okay. für andere Podcasts. Ja, richtig, richtig. Eben. Das ist ja auch schon was. Hallo, ne? Ich habe Montag früh jetzt mal Zeit. kurz Premier League Update oder wie, ich höre so einen amerikanischen Podcast manchmal über die Premier League, die sagen Premier League. Premier League. Premier League. Jetzt bin ich ein bisschen verunsichert, ob wir es all die Jahre falsch ausgesprochen haben. Ja. Premier League. Okay. Ich versuche das ja auch immer noch auf Premiere zu gucken. Die machen sich auf jeden Fall Gedanken, ob das System Mourinho sich so ein bisschen abgenutzt hätte. Sie stellen eine interessante Theorie auf. Sie sagen, das System Mourinho funktioniert, ist quasi hauptsächlich die Mannschaft als so wir gegen die Welt, eingeschworene Gemeinschaft irgendwie. Ja. Das funktioniert nur noch, das hat nur noch eine sehr schmale Daseinsberechtigung, dieses System Mourinho, denn es funktioniert nur noch, wenn man gewinnt. Wenn man nicht gewinnt, wirkt es, ich zitiere, unbelievably childish. Mhm. Interessanterweise hat Manu auch gewonnen. Ja. Und Rooney war nicht dabei. Rooney, den ja auch, der auch viel in England jetzt als ein bisschen der Traditionsklotz am Bein, quasi der englische Bastian Schweinsteiger. Ich wollte sagen, wie Schweinig eigentlich, ja. bezeichnet wurde bei, hört ihr eigentlich, dass wir mit Speech Enhancer podcasten? Ich. So enhanced. Ist total enhanced. Ja. Ja. Hat auch, ja, der, weiter, hat auch der ja. Investor bezahlt. Ja. Genau. Aber die haben dann gewonnen. Ja. Aber Manchester City gewinnt einfach weiter. Und Pep Guardiola hat gesagt, Kevin De Bruyne sitzt an einem Tisch mit Messi. Aha. Und da Messi sich verletzt hat, ist Kevin De Bruyne laut Pep quasi der beste Spieler. An einem Tisch und muss zahlen. Ja, und nein, er zahlt. Genau. Und Podolski hat getwittert gestern oder ich weiß nicht, irgendwo gepostet, dass es unwürdig ist, was mit Schmeini passiert. Unwürdig. Kommt aber auch ein bisschen spät, finde ich. Vielleicht hat es auch schon vor einiger Zeit, also ich habe es gestern erst gelesen. Ah. Ja. Aber vielleicht ist es wirklich ein bisschen spät. Und Poldi sagt, mit dem Schmeini gehe ich auch in die USA. Ja? Ja. Er fände die USA gut. Ja. So ganz generell? Ich. Mal gucken, wie es ab. Durch. Weiß ich, was er damit meint, ja. Es gibt ja USA und USA. Also. Ja, aber das ist immer schon ein schwieriges Thema, weil ich finde, es gibt die USA, die mit der tollsten Musik und wahnsinnig und der ersten Literatur und absolut. Und eine Natur und überhaupt, also ein Traumland nach wie vor, also ja. auch für Intellektuelle in Disneyland. Und dann gibt es Dunkel-USA. Dann gibt es Dunkel-USA und man weiß gar nicht, wie groß Dunkel-USA ja. wirklich ist. Dunkel-USA ist ziemlich blond und... Ja, Dunkel-USA ist leider nie wirklich dunkel, ne? Nee. Dunkel-USA finden wir an sich ganz gut. Ja. Fänden wir. Übrigens Dunkel-USA, Luke Cage kommt Ende des Monats auf Netflix und wird so eine Art The Wire für Superhelden sein, habe ich gelesen. Okay. Was kann der alles so? Der hat, glaube ich, unzerstörbare Haut. Ach, das ist ein Neuromimetiker-Traum. Das muss ich gucken. Ja. Vielleicht ist er aber auch, vielleicht ist es eine extreme Form von Neurodermitis. Vielleicht. Weil da wird doch die Haut so hart und. Ja. Auch sehr empfindlich. Panzerig. Ja. Meine zumindest. Ja. Und er hat super, also er ist super stark. Kann er sich auch super kratzen? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Daredevil muss ihn immer, nee, Jessica muss ihn kratzen. Ja. Ja. Es gibt ja auch dann die Defenders-Serie, wo Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist. Mhm. Das ist quasi die noch ausstehende Solo-Serie bei Marvel. Zusammenarbeiten werden in einem Team. Ich sag gerne Iron Fist. Entschuldigung. Weil es eine legendäre, es ist ein Song von Motorhead, den Sodom mal gecovert haben und da gibt es ein legendäres Live-Album von Sodom, das heißt Mortal Way of Life. Und da gibt es meine Lieblingsansage auf dem Album ist, dieses Pointe kommt jetzt eigentlich nicht, es klingt nur so schön. Nächster Song ist ein Cover von Motorhead. Iron Fist. Immer meine Lieblingsansage. Mhm. Motorhead. Motorhead. Ja. So die Ruhrpott-Variante von Motorhead. Ja. Gut, wir gehen direkt in den Bundesligaspieltag. Rüdiger Rudolf, break doch mal alles down für uns am Stück, damit es auch auffällt, wie schlecht du das gemacht hast. Ja, sorry. Nein, sorry. Nee, aber damit ich die Einzelspiele gebe, diesmal da gebe ich die Taktung. Aber ich mache wenigstens alle 9 jetzt heute. Ja. Okay. Stimmt. Good. Noch eins. Und hier der Downbreak. Ohne Punkte fahren die Roten Bullen nur ungern nach Haus. 1:1 gegen Köln. Was ist bloß mit Schalke los? 2:1 in Hoffenheim. Nuri nährt die Hoffnung. Oh, schön. Oh, das war jetzt noch ein Gang. In Bremen an der Weser 2:1 gegen Wolfsburg. Ja, der HSV kommt nicht unter die Räder. 0:1 gegen Bayern. Fohlen, Schanzer 2:0. Fugger, Linien 1:0. Leverkusen braucht das Event 2:3 gegen Mainz. Im Brennerpass Topspiel trennen sich Kovac und Dardai 3:3. Und Dortmund bleibt gut drauf. 3:1 gegen Freiburg. Wahrlich ein Topspiel. Ein Topspiel. Wahrlich ein Topspiel. Ich habe ja auch nur die Zusammenfassung gesehen, aber ich habe mich selten so amüsiert bei einer Zusammenfassung, bei einer Sportstadt-Zusammenfassung wie bei Frankfurt gegen Berlin. Ja. So ein Spaß. Und was dann, hat dich erheitert? Die Trainer haben mich. Die Trainer, ne? Mich erheitert. Ja. Also diese wechselnde Wut- und gute Laune-Anfälle bei Dardai. Ja. Auch die Geschichte, dass ja beide bei Berlin gespielt haben. Und Konkurrenten waren, ne? Ja. Und aber Kovac hat sich noch einen Tick besser gehalten. Ja, jein. Das hat vielleicht auch ein. Vielleicht ist der Dada eher so ein Gemütsmensch und da kann man nicht. Das kann man nicht im Vergleich. Kann man nicht, ne? Ich habe gelesen, er ist Rotweinliebhaber. Ja? Ja. Und es wird ja immer wieder, ist ja ständig so, dass man sagt, heute ist Papa da und hat wieder eine halbe Rinderherde im Kofferraum mitgebracht aus Ungarn und Salami und dies und dies. Das kommt ja ständig. Ja. Und wir kaufen uns 3 Uhren. Aber eigentlich wäre, ich glaube, Fleisch ist nicht so sein Ding, habe ich dann gelesen. Ich habe ein bisschen was über ihn gelesen, ja. Ja. Wo hast du das gelesen? Porträt in der GQ oder? In der Gala. Nee, bei Paris Hilton, nee. Keine Ahnung, irgendwo habe ich es gelesen. Ich saug ja alles in mich auf. Wunderbares Spiel. Esswein habe ich mir noch aufgeschrieben. Kam plötzlich über den Flügel und schießt ein Traumtor, ja. Ja. Ich muss aufstoßen, so schön war's. Ach so. Dortmund, Freiburg 3:1. Ja. Da muss man sagen, Guerreiro, 71. Minute reingekommen. Ja. Schießt ein Tor. Ob Guerreiro nicht vielleicht der bessere Portugiese aus der Weltmeisterauswahl? Du meinst war, besser als Renate? Besser als Renate, ja. Renate hat mich überhaupt nicht überzeugt. Nee, null. Renate hat einen ganz beeindruckenden Oberkörper, aber dass er jetzt mal irgendwas im Spiel gemacht hätte, wo ich denke, das hatte jetzt aber Witz. Witz hat er gar keinen. Er hat so ein bisschen Druck strahlt da aus und machen auch ein bisschen Dringlichkeit, aber ich finde, der irrlichtert eher so übers Spielfeld. Spielfeld. Also, das ist so ein Spieler. Für einen Mann seiner Kompaktheit ist Irrlichtern ein relativ schweres Unterfangen, ja. Ja, aber er schafft es trotzdem, finde ich. Ja. Ich glaube, er ist bei Bayern, um von Vidal zu lernen. Ja, vielleicht. Ja. Vielleicht. Es kann wirklich sein, dass er so ein Spielertyp sein muss. Andererseits hätte Pep den entweder schon draußen gelassen oder hätte wirklich ein bisschen mehr im Ästhetik eingedrillt. Irgendwie. Ballettstunden. Ja. Ja. Na, ich weiß nicht. Also ob der unter Ancelotti so gut aufgehoben ist, ob Ancelotti so ein Spielerentwickler ist, da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe auch, ja. Das muss ich zeigen. Aber wir sind beim falschen Spiel. Entschuldigung. Dortmund-Freiburg. Dortmund hat hin und wieder so ein paar unerklärliche Schwächephasen in so Spielen, wo sie so kurz mal wegbrechen eine Viertelstunde. Ja. Aber dafür spielen sie danach wieder so ein Oberklassenfußball. Da war so ein 5-mal One-Touch-Tor. Ja, ja. Auch mit Dembélés Handschrift. Ja. Der auch vollkommen irre ist. Ja, ja, absolut. Wo ich mir echt denke, das ist der schönste Fußball, der gerade in der Bundesliga gespielt wird. Mit Abstand. Und zwar wirklich, wenn Robben und Ribéry nicht spielen, kann Bayern da nicht im Ansatz hinstinken an die Ästhetik, die der BVB da liefert. Und dann spielen ja immer noch so Leute wie Aubameyang, ne? Ja, ja. Also das war auch ganz wunderbar. Schön, ja. Dann HSV Bayern. Ja. Was los, Digga Adler? Beiersdorfer. Ich habe gestern noch eine lange Diskussion auf, wie heißt das? Sky 90? Genau, ja, Sky 90. Sky gesehen. Und da wurde auch viel aus Trainersicht erklärt. Holger Fach war immer der Advokat von, jetzt habt ihr euch doch mal nicht so. Trainer Wenn hat immer gefeuert und Wenn hat am Telefon, dann hat am Telefon. Wo ist der Unterschied? Es wurde ja viel gestern darüber diskutiert noch, warum am Telefon. Mhm. In Wirklichkeit war es aber so, dass Bruno Labbadia zu Beiersdorfer gesagt hat, komm, lass es am Telefon klären. Ich habe keinen Bock, jetzt noch ins Stadion zu fahren. Das kann ich auch irgendwie total verstehen. Eben. Und Marcel Janssen, der auch im Studio von Sky 90 war, hat gesagt, er hat gestern den Dings noch getroffen, den Labbadia. Ja. Und dann hat der Moderator Patrick Hazy Eyes ja. was hat's hier gefragt, ja. wo denn? Und hat Marcel Janssen so, beim Ausgang. Naja. Ach so, und wie war er drauf? Ja, also natürlich schon angezählt. Es klang so wie, als hätte er Labbadia so beim 10. Bier getroffen. Scheiß. Geh da mal. Scheiß Lahm hier. Post, Marcel. So spricht er gar nicht. Das war hier meine Oliver Kahn-Interpretation. Ja. Egal. Aber der hat er wohl schon früher damit abgeschlossen. So klang es auch. Ja, so klang es die ganze Woche. Hat er auch schon vor dem Bayern-Spiel gesagt, Hauptsache mal, so mal ein gutes Spiel machen und was danach kommt. So klang es die ganze Woche. Ja, ja. So klang es eigentlich schon letzte Woche. Wobei es, ich weiß nicht, ob es trotzdem okay ist, sich unter der Woche schon mit Gisdol zu treffen. Das muss nämlich passiert sein. Andererseits sagt der Holger Fach, naja. Wenn du als Mannschaft, als Vorstand dich nicht mit einem Trainer triffst, bevor du ihn einstellst, also was soll's. Eben. Ich finde nur, also ich finde, dass Beiersdorf, meine Kritikpunkte sind folgende. Die Beiersdorfer sieht aus wie Louis van Gaal. Ich finde es gut, dass du mit Äußerlichkeiten ja, absolut. Sieht aus wie Louis van Gaal. Investor Kühne sieht aus, als wäre er schon tot. Ja. Die haben auch so gestern. Womit verdient der Kühne eigentlich sein Geld? Weißt du das zufällig? Das Investor ist es. Als nicht? Investor, achso. Ist das nicht im Beruf? Keine Glaube. Ja, also für mich investiert. Für mich reicht es. Ich finde, der sieht, da haben, die haben gestern eine Szene von ihm gezeigt, wo er in irgendeinem Aufsichtsratszimmer oder wo was, wo auch immer stand. Mhm. Und ich habe lange nicht gecheckt, dass das eine Filmaufnahme ist. Ich dachte, es wäre ein Foto. Ich dachte, warum blenden die 5 Minuten das Foto rein? Aber er hat sich eigentlich bewegt. Das konnte man nur ganz. Er hat seinen Herzschlag auf 3 Schläge pro Minute reduziert. Wobei es natürlich auch, ich weiß nicht, es ist natürlich auch so ein bisschen gegen Investoren, hätte ich jetzt vielleicht das Verein auch nichts. Und natürlich muss man die auch ein bisschen mitreden lassen. Und bei Hamburg ist es ja angeblich so, dass der so sein Daumen hoch, Daumen runter zu Transfers gibt und so. Aber gut, das ist halt so der faustsche Pakt, den man da schließt. An sich ist dieses Investor-Dasein ist nicht das Problem. Das ist, hat dem HSV ja vielleicht tatsächlich vor dem Abstieg auch gerettet. Hätte man mehr draus machen können als nur Relegationsängste? Vermutlich, weiß ich nicht, kann ich beurteilen. Aber der Investor an sich nicht das Problem, ist, dass die Investoren halt einfach so scheiße, oft hat so unqualifiziertes Zeug geredet, sich in der Presse dann irgendwie melden. Klar, als Investor denkst du, du investierst hier 40 Millionen, darfst ja auch mal ein Interview geben. Ich verstehe es alles, aber es macht immer alles so ein unglückliches Bild. Ja. Der Ismaik da bei 1860 München, der jetzt einfach wieder gesagt hat, bald Champions League und jetzt packen wir es aber endlich und so. Das macht immer so ein, unglückliches Bild und es enteiert auch halt immer so, es kastriert halt leider auch immer so die Vereinsvorstände und Trainer und so. Ne? Das ist halt so ein bisschen. Und die Beiersdorfer wirkt schon sehr kastriert. Und ich finde, er hat sich wahnsinnig unglücklich und unsouverän auch gegenüber der Presse geäußert. Und ich vermute schon, dass er auch ein bisschen unter Druck stand, weil er gilt eigentlich schon so ein bisschen als Menschen- und Spielerversteher, galt das schon. Das habe ich auch von ehemaligen Spielern gehört. Also nicht privat. Aber ich glaube, der steht ziemlich unter Druck einfach. Mhm. Und diesem Druck wurde er nicht souverän Herr und konnte dieses diesen Labbadia-Rauschmiss auch nicht wirklich gut rechtfertigen, herleiten, präsentieren, darstellen. Und mir ganz schon eine arme Figur abgegeben, finde ich. Ja. Tja. Jetzt kommst du. Gesichtsverlust oben in Norddeutschland, allgemein. Das ist dein Fazit? Naja, Skripnik war ja auch irgendwie alles sehr unglücklich. Also in Norddeutschland allgemein. Ja, aber was denkst du denn über Labbadia? Wie findest du Labbadia? Wie wirst du? Weißt du, warum ich nachgedacht habe? Ich habe überlegt, ob man müsste mal so eine Statistik, das wäre vielleicht was für Brennerpass-Statistik, aus welcher Spielerposition ehemaliger Spieler die besten Trainer entstehen. Ich überlege, vielleicht sind ehemalige Stürmer keine so guten Trainer. Die sind vielleicht super, um eine Mannschaft, das sei ja ein bösen Frosch mal, als aus der Relegation zu prügeln, aber vielleicht fehlt ihnen dann manchmal so die Stamina. Vielleicht sind Leute aus dem Mittelfeld besser. Pep war Defensivspieler. Ja, oder sogar aus der Defensive. Hm. Was hältst du von dieser Theorie? Soll ich sie verfolgen? Verfolg sie doch mal bitte. Das wäre mal eine sehr interessante Statistik. Es wäre keine Statistik, es wäre eine Studie. Eine Studie? Ja. Studie. Studie. Mit Rudie. Naja. Trotzdem, ich fand Labbadia eigentlich ganz gut. Ich finde, er hat da einen guten Job gemacht und letzte Saison Platz 10 zu erreichen, fand ich eigentlich für den HSV sensationell, weil das da oben wahnsinnig eng ist. Und ich fand es unglaublich anmaßend, jetzt zu sagen, da muss mehr drin sein als Platz 10. Ja. Fand ich schon eine Frechheit, ex cathedra. Andererseits muss man aber sagen, dass so eine Mannschaft wie Hamburg immer halt so Giroud, Müller, Holtby, Lasogga, so lauter so Hopefuls eigentlich, die dann eigentlich sich eben nicht weiterentwickelt haben. Mhm. Wo man denkt, die hätten doch auch zu anderen Vereinen gehen können und da was reißen und haben nichts gerissen. Allerdings vielleicht hat der HSV auch die bekommen, weil irgendwie scoutmäßig absehbar war, dass sie woanders eben nichts reißen. Ich weiß es nicht, aber also richtig entwickelt so an System und Spielermaterial hat sich beim HSV nichts. Nee. Wobei ich andererseits ist aber auch vielleicht selbst mit der Mannschaft nicht mehr rauszuholen als Platz 10. Ich meine, guck mal, wie eng das da ist. Guck mal, was Wolfsburg mit so einem Edelkader, was die für Probleme haben. Letztes Jahr und jetzt wieder in der Saison. Naja, und Schalke. Ja, okay, gut. Na gut, das kommen wir gleich. Ja, das ist natürlich auch hart. Aber ich meine, ich erinnere mich, dass wir vor ziemlich genau einem Jahr hier gesessen haben und gesagt haben, ich glaube, da ist was zu erkennen beim HSV, so die Art und Weise, wie sie spielen und so. Und war auch besser. Jetzt hätte man halt noch einen Schritt gehen müssen und der hätte wahrscheinlich gleich in den ersten 3 Spielen erkennbar sein müssen, um Labbadias Hals zu retten. Ja. Ja, gut. Na ja. Aber ich habe noch ganz andere Anmerkungen. Ja, bitte. Was los, Digga Adler? Hatte ich schon. Coman und Costa haben noch nicht mein Vertrauen als, immer noch nicht mein Vertrauen als Robberieersatz. Ja. Das ist einfach nicht, also Costa hat ja nicht gespielt, aber auch Coman, das ist mir nicht sicher und ist mir nicht witzig genug. Das ist natürlich auch wahnsinnig jung. Aber es geht ja gerade darum, ob die Verträge von Robberie verlängert werden. Ja. Wenigstens um ein Jahr. Bin ich absolut dafür. Ja, ich auch. Also man braucht die immer noch. Allein schon, um dir darüber zu reden. Ja. Gistol ist übrigens jetzt engagiert, offiziell. Habe ich gesehen. Aber nur bis Juni 2017. Das ist ein absehbarer Zeitraum. Ja, weiß ich. Der kann ja fast sich eine Airbnb-Wohnung in Hamburg nehmen. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man mal so, das sind vielleicht der ehrlichere Vertrag. Ja. Andererseits kriegen alle Trainer 5-Jahres-Verträge und dann Mörderabfindungen, wenn sie rausgeschmissen werden. Gistol dann nicht. Gistol nicht. Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, da wird der heiße Stuhl schon ein bisschen vordefiniert durch die Vertragsdauer, habe ich das Gefühl. Tja. Heißer Stuhl oder was habe ich gesehen? Der Schleudersitz. Ja, sagt man, beides ist also quasi Fußball-Lingo, Trainer-Lingo. Genau. Hamburg hat auf jeden Fall nicht gegen den Trainer gespielt, finde ich, haben das sehr ordentlich gemacht. Besser kann man eigentlich gegen Bayern fast nicht spielen, wenn man nicht Dortmund heißt. Mhm. Hummels verletzt, Schlag aufs Knie. Mhm. Weiß man noch nicht, ob der gegen Atletico spielen kann die Woche. Mhm. Ribéry greift Nikolai Müller ins Gesicht. Skandal! Hast du es gesehen? Skandal, ja, hat ihn so. Ja, ein Kneifi. Jetzt hat Nikolai Müller aber selber gesagt, war nicht so schlimm, war nur ein Kneiferchen. Ja. Jetzt diskutiert Deutschland wieder, gehen die Schiedsrichter zu lax mit Ribéry um? Tja. Und deine Meinung? Ich glaube, dass Ribéry die Schiedsrichter bedroht. Ich glaube, dass die unter Druck sind und dass sie deshalb nichts sagen. Ja. Ist deine Expertin. Ich glaube, ja. Okay, viel Spaß beim Rasenfunk. So, weiter. Ja, okay. Ich habe mir aufgeschrieben, Alaba mit dem größten Unsinn, den ich je von ihm gesehen habe. Was in der genau 77. Minute, ja, das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Schade. Ja, falls jemand sich an die 77. Minute erinnern kann. Bitte auf Facebook kommentieren. Ja, bitte, genau. Ansonsten mein Resümee für das Spiel. Einfach bitte alles Kimmich machen lassen. Wenn es mal nicht läuft, Kimmich. Einfach Kimmich verteidigen, stürmen und Spiel bestimmen im Mittelfeld. Das ja. Vielleicht noch ins Tor stellen. Ja. Kimmich das oder reicht Kimmich eigentlich. Nicht. Ja. Ja. Ja. Was ich aber beobachtet habe, und jetzt komme ich als großer Thiago-Kritiker. Ja, er hat einen Mordspass gespielt. Ja, und überhaupt erleben wir gerade eine kleine Renaissance von Thiago. Ah. Den mag Ancelotti, dem vertraut er irgendwie, der das Potenzial, das so unter bis Pep vielleicht auch gesehen hat, ist da so ein bisschen verschüttet ging, auch durch Verletzungen und so, da ist vielleicht doch noch was rauszuholen. Ich glaube jetzt wieder an Thiago. Und du glaubst daran, dass Ancelotti ihn besser machen kann? Ja, aber auch, weil er schon so ein etablierter Spieler ist. Meanwhile, Pilzbefall. Wer? In der Münchner Allianz Arena. Wie bitte? Der Rasen hat Pilz. Das habe ich noch nie gehört. Rasenpilz. Und Champignons oder was Essbares? Nee. Ich habe neulich gelesen, dass Leute sich jetzt so per Apps so Pilze suchen, aber die Apps erkennen dann auch manche Pilzsorten nicht. Siehst du? Und da gab es dann auch schon Vergiftungen. Hm. Und einer hat gesagt, so ein Pilzexperte, er kam neulich zu einer Bekannten in die Wohnung und dann hat so nach Chlor oder so gerochen, dass er gewusst hat, okay, das ist nicht, das ist der Pilz, den sollte man jetzt vielleicht nicht. Nicht ins. Aber so wahnsinnig viel. Zum Zigeunerschnitzel. Ist Zigeunerschnitzel, darf man das noch sagen? Nein. Eigentlich nicht, aber ich lese es noch viel auf Karten. Ich mache auch nicht den passenden Witz dazu. Nee, also man darf beides nicht sagen. Aber ich lese es noch auf vielen Speisekarten. Ja, weil du in letzter Zeit öfter im Wedding bist. Ja, das kann wirklich sein. Im Deichgraf. Im Deichgraf. Ja. Okay. Dann machen wir weiter. Machen wir mal weiter. Ja. Bremen-Wolfsburg. Ja. Das ist jetzt der Turnaround. Ja, Nuri kann ganz froh sein, dass Hamburg verloren hat und Gisdol. Eben, der Gisdol wäre schon mal weg. Ja. So. Ja, aber schon weg. Hat er noch eine Woche weiter zum Trainieren? Hat er noch eine Woche? Das haben die gut gemacht. Gnabry natürlich mal wieder. Ja. Unser Redaktionsliebling Gnabry. Serge Gnabry. Ja, der Einzelkämpfer. Vorlage zum 1:1 auch gegeben. Ja. Ansonsten auch sehr viel Druck gemacht. Und diesmal eben nicht Einzelkämpfer, sondern hat mit der Mannschaft zusammen. Das ist vielleicht Nuris Verdienst. Und dann hat es auch funktioniert. Wobei man sagen muss, dass Wolfsburg, naja. Schalke. Hayek Ging ist übrigens der Trainer, der schon am längsten im Amt ist. Ja? Im Moment, von allen, in seinem Verein. Ja, aber... Just saying. Den würd ich ja vielleicht mal hinterfragen, so ein bisschen. Na gut. Schalke, ja. Jetzt ist, glaube ich, ein bisschen Schluss mit der Zen-Philosophie da. Ja, also Heidel hat ja auch eine Brandrede gehalten. Ja, genau. Also nicht nur an den Julian, sondern überhaupt eine Brandrede. der hat gesagt, die sagen immer, sie sind Malocher-Club, aber da müssen sie auch mal malochen. Ja, naja, Malocher-Club. Aber genauso sehe ich es auch. Weißt du, ich sehe dann immer so Mannschaften, auch das muss ich auch sagen, das ist meine große Kritik am HSV. Dann spielen die gegen Bayern, machen die wirklich ein gutes Spiel. Ja. Aber ein Spiel, was sie wahrscheinlich sowieso verloren hätten. Oder beziehungsweise haben es ja auch verloren. Aber sie hätten es auch verloren, egal wie sie gespielt haben. Ja. Hätten sie halt dann mal so eine Leistung gegen die anderen drei Vereine gezeigt. Ja. Zuletzt. Das hätte dann 3 Punkte gebracht. Ne? Und dann hätten wir vielleicht, dann hätten sie sich das Theater sparen können oder auch nicht. Aber dann immer gegen Schalke auch, gegen Bayern, Mörderspiel und dann halt so hier mal das 1-0 schießen und dann sich einfach gehen lassen. Mhm. 8 Minuten später, glaube ich, war ich schon der Ausgleich oder so. Mhm. Also mit Malochen, das klingt natürlich, das ist mir so ein bisschen zu, klingt für mich immer so ein bisschen reaktionär, aber was der Heidel damit meint, ist, glaube ich, einfach nur mal sich reinhauen, als ging es um alles. Ja, ja. Und nicht, wenn man gegen Bayern spielt oder gegen Nizza, sondern... Naja, Malochen ist halt auch so ein Ruhrpott-Begriff, ne? So zur Maloche, so arbeiten. Das ist mir schon klar, mir klingt nur einfach zu martialisch. Okay, aber was damit gemeint ist, halt einfach... Ich glaube, dass aber der Begriff so gebräuchlich ist, dass der gar nicht so martialisch ist im Ruhrpott. Okay, das mag sein. Ein bisschen reinhauen hat einfach. Ja. Ist eigentlich das Küchenfenster offen? Das Küchenfenster ist offen, ja. Kannst du es kurz schließen? Ich werde jetzt das Küchenfenster schließen gehen. Rüdiger Rudolf, closes down for you. Ja. Danke, Rüdiger. So, da war nämlich... Das Küchenfenster ist jetzt geschlossen. Gut. Er hat gesagt, er will die Tabelle ausdrucken und in die Kabine hängen, hat Heidel gesagt. Er hat auch Abstiegskampf gesagt, glaube ich. Er hat das Wort Abstiegskampf in den Mund genommen. Und er hat gesagt, es würde ihn irre machen, wenn alle jetzt sagen, naja, Gladbach hat auch die ersten 5 Spiele letzte Saison verloren. Er hat es noch in die Champions League geschafft. Ja, und die haben auch einen Trainerwechsel. Die hatten erstens, das ist der erste Gedanke, den man dann hat. Ja, die haben auch einen Trainer und damit auch einen totalen Philosophiewechsel in der Spielweise. Also, ja. Natürlich sind die verunsichert und deshalb auch nicht aggressiv genug und deshalb auch wahrscheinlich vielleicht so erleichtert über ein 1-0, dass man sich da einfach mal kurz zu lange durchatmet. Ja. Ich verstehe das schon alles, aber das kann es halt nicht sein. Das kann sein. 5 Spiele. Naja. 0 Punkte. Köln-Leipzig, habe ich gesehen. Aufgrund von einer dämlichen Sitzblockade der Kölner Fans gegen Leipzig später an. Mhm. War aber ein super schönes Spiel. Also ein bisschen unglückliches 1-0 oder 0-1 für Leipzig. Mhm. Köln verschlafen. Aber Osako, super Tor gemacht. Fantastischer Spieler. Leipzig aber auch, dann Köln sehr viel Druck gemacht und ich dachte, der Gewinn ist locker, aber Leipzig hat wirklich sich super angepasst, gut dagegen gehalten. Da sind wirklich 2 fantastische Trainer aufeinander getroffen. Ja. Und da muss man dann schon sagen, wenn Hasenhüttl und Stöger Mannschaften, die eigentlich nominell wesentlich auf dem Papier wesentlich schlechter sind, oder wenn man jetzt mal so in FIFA 17 Statistiken denkt, wie die ihre Mannschaften einstellen und motivieren, aber auch von der Strategie her auf den Gegner einstellen und so, das ist natürlich schon besser als das, was Labbadia gemacht hat. Ja. Also man kann natürlich das Argument schon, im Vergleich sieht man natürlich immer schlechter aus als gefeuerter Trainer, aber da ist schon was dran. Und wenn ich das Spiel gesehen habe, das war nur ein 1-1, also es war kein Torfestival, so wie das Frankfurt- oder das Leverkusen-Spiel. Aber das war ein super attraktives Spiel. Es war einfach super. Football as Football can. Weißt du, welche Entscheidung ich gerade, während du das gesagt hast, getroffen habe? Ich glaube, ich werde mir eine Konsole und ein Fußballspiel kaufen. Ja? Ja. Was soll ich mir kaufen, Bernie? Naja, das Problem ist... jetzt machen wir wieder Tech Talk. Pro Evolution Soccer ist eigentlich das bessere... Das ist eigentlich das bessere Spiel. Und da brauchen wir eine Xbox, ne? Nee, ist egal. Nee, gut. Ist egal. die PlayStation 4 müsste sowieso jetzt dann demnächst günstiger werden, weil es eine PlayStation 4 Neo gibt oder Pro. Oder Pro. Die Pro, die kann man schon vorbestellen, habe ich gesehen. Ja, aber die hat halt bessere Grafik und dafür zahlst du halt auch mehr. Da würde ich mir dann eher, da müsste die andere dadurch billiger werden. Okay. Die würde ich dann kaufen. Vielleicht kaufen wir die zu Weihnachten. Hm? Toll. Ja? Ja, genau, dann können wir spielen. Dann können wir spielen. Auch übrigens online. Ah. Müsste gar nicht hier sein. Ist das toll. Mhm. Bernie, das machen wir. Ja. Das machen wir. Nachts, wenn alle Kinder schlafen. Sehr gut. Dadurch, die haben ja eh schon immer Probleme, dass sie nur 2 oder 3 Bundesliga-Mannschaften lizenziert haben und du damit auch keine Bundesliga nachspielen kannst bei Pro Evolution Soccer. Mhm. Und jetzt ist noch nicht mal mehr Bayern dabei, weil die einen Exklusivvertrag mit FIFA haben. Das ist ja albern. Also du bist quasi, das kaufen die wahren Connoisseure von Fußballsimulationen, kaufen dieses Jahr Pro Evolution, der Rest kauft wie immer weiterhin FIFA. Mit hat auch viel mehr Modi und Erzählstrukturen und Frauenfußball und ich würde FIFA kaufen, weil ich dann ja doch, also wenn ich nicht mit meiner Lieblingsmannschaft spielen kann. Ja. Und du ja auch nicht als Hertha-Fan, ne? Ich, was hast du gerade gesagt? Als Hertha zugeneigter. Sympathisant. Dieser Burke. Wer? Burke von Leipzig. Guck dir den mal an. Der ist ein heftiger Spieler. Wie schreibt er sich? Ach, Burke, der Schotte. Ja, natürlich. Ja, der sieht heftig aus und ist auch ein heftiger Spieler. Vor dem habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Den möchte ich nicht. Ich habe auch von ihm, auch auf Transfermarkt war es, da war auch Podolski, genau. Habe ich gelesen, so, dass er findet das super, dass Leipzig so polarisiert. So, waren auch sehr eindeutige Kommentare drunter. Ja. Dann habe ich zum ersten Mal einen Not a Joke auf Deutsch gelesen. Habe ich noch nie gesehen. Habe ich gesagt, oh, das ist aber ein sympathischer Spieler. Nicht. Das hast du noch nie gelesen? Nee. Ah, okay. Siehst du, ich lese zu wenig. Ja, vielleicht auch nicht. Ja. Der Nicht-Joke, Not-Joke auf Deutsch ist eigentlich schon wieder, verjährt. Ist eigentlich ein Nicht-Witz. Ja. Ist witzig, nicht. Mainz! Leverkusen, wie du gesagt hast, Leverkusen braucht das Event. Ja. Das Beste an dem Spiel war, das war akustisch. Ich hatte akustische Eindrücke von dem Spiel. Ja. Und zwar war einmal so eine Aufnahme, wo Schmidt, also Roger, Roger den Memedi zusammengestaucht hat. Ja, wie klang das? Wie ein Black Metal Sänger. Das war super toll. Surprise, you're dead! Ja, das war eher... Das war eher amerikanischer Death Prog. Ja. Tut mir leid. Mit Macho-Texten. Weißt du, wie Leverkusen das Spiel rumgerissen gekriegt hat? Ich wollte nur noch sagen, im Gegensatz dazu hat Chicharito wirklich eine Kinderstimme. Ja. Stimmt, haben wir auch. Das spricht wahnsinnig schnell. Aber auf Englisch. Ja. Auf Englisch. Ja, okay. I'm very happy that I made it for this team. Very happy. Very happy for the team. Okay. Was war deine Anmerkung? Was mir gefallen hat, da konnte ich auch total andocken, ist, wie Leverkusen das Spiel rumgerissen hat. Erste Halbzeit war ja gar nichts. Und die Ansage von Roger in der Pause war, weißt du, was er gesagt hat? Wir müssen umschalten in den Champions-League-Modus. Dann kamen die völlig wie ausgewählt. Ah ja, stimmt, ja, Champions League. Wir sind ja, ne? Da waren sie im anderen Modus, sind rausgegangen und haben gewonnen. Und haben nochmal 2 Tore kassiert. Könnte man auch für Champions-League-Modus. Ja, stimmt, bei ihnen schon, ja. Ich warte, du fährst immer so drauf ab auf Leverkusen, ne? Du bist ein bisschen, ja. Begeistern dich irgendwie dann doch. Also eigentlich, erst lassen sie dich kalt, aber dann siehst du, wenn sie dann irgendwie gut spielen und so engagiert sind und dann siehst du die... Ne, ich finde, weil wenn Leverkusen gut spielt, dann machen die mir ganz viel Freude. Ja, du bist ja dann so irgendwie... wie findest du Kießling? Den sehe ich so selten leider. Ja, in letzter Zeit, aber ja. War ja auch wieder aktiv. Aber wie gesagt, ich bin ja, mag ja sehr gern Bellarabi. Mhm. Ich habe mich auch an Campbell gewöhnt. Ich, ja. Kev. Ah ja. Call him Kev. Kev Campbell. Ja. Den haben sie ja gekauft wegen der Packing-Raten. Ja. Habe ich gelesen. Ja, bei Dortmund musste er auch... Einpacken. Einpacken. Du kannst ja, genau. Einpacken und gehen, ja. Ja. Ja. Gladbach-Ingolstadt, wusstest du, dass André Schubert der beste Fohlentrainer laut per Punkteschnitt aller Zeiten ist? Das, ich habe sowas, also das überrascht mich nicht. Das liegt aber an dieser 3-Punkte-Regel, glaube ich. Ja, aha. Weil früher gab es ja nur 2 Punkte für einen Sieg. Hast du dich bei Kicker durch die Fotogalerie geklickt, die letzten 14 Trainer des HSV und deren Punkteschnitt? Das ist wirklich toll. Da ist Bruno top dabei mit 1,5. Top, ja, ist er der Beste. Ja, also, natürlich. Ja, mit Abstand. Natürlich. Also die anderen alle, also ich glaube, wie hieß denn Marwick? Nee, wie hieß der? Bert von der Marwijk. Ja, 0,82 oder so. Oder, ja, ja. Für mich ist immer noch am bezeichnendsten beim HSV, da muss ich nochmal kurz ausholen, dass mein Freund Armin Fee, ne? Ja. Mein Freund. Ich weiß. Der kommode, gemütliche Gemütsmensch. Mhm. Der auch nervt mich nicht. Nerv mich nicht, Armin Fee. Genau. Zum HSV kam und nach ein paar Spieltagen gesagt hat, ihr wollt mich wohl verarschen hier, was ist denn das für ein Scheiß? Und wieder gegangen ist. Ja, siehst du? Ja. Und ich glaube, so viel hat sich da nicht geändert. Ja. Ich habe nichts zu Augsburg-Darmstadt. Aber wirklich rein überhaupt gar nichts. Hat es da nicht schon wieder einen Foul gegeben? Hat es da nicht schon wieder eine rote Karte gegeben? Hat es da? Nee, weiß ich nicht. Ich wollte was sagen. Ach Gott. Na gut, es war eh dein letzter Podcast, insofern, Rüdiger. Ach, Flix, oh nein. Ist auch egal. Ich weiß es nicht. Aber heute haben wir wirklich viel über Fußball geredet. Hat dir das gefallen? Ja, doch, hat mir ganz gut gefallen. Mhm. Wir können ja mal gucken, wenn wir uns mal... Ich sehe jetzt wieder die Kicker-Lehne nicht parat. Damn. Soll ich sie holen? Nö. Nee. Tagespolitisch, wir äußern uns jetzt noch einmal tagespolitisch. Wir geben kurz Spiegel.de ein. Die Nerven liegen blank. Na, heute ist TV-Duell, da können wir jetzt noch nichts dazu sagen. Ach, über Trump wollen wir jetzt nicht reden, oder? Nee, auf keinen Fall. Was haben wir noch? Die Träume der Guerillas. Deprimierend, deprimierend. Niemand will ins Schloss Bellevue. Wie Stromstöße Depressionen lindern. Das ist ein gutes Thema. Ja. Pass auf, weil nämlich, ich lese gerade das Buch von Mark Everett, alias I, alias Kopf. Also die Eels schlechthin. Okay. Der hat ein Buch geschrieben, Things the Grandchildren Should Know. Okay. Das ist quasi eine Biografie, hat er schon vor etlichen Jahren geschrieben. Und der Mann, weißt du, was der erlebt hat? Nein. Der hat seinen Vater tot aufgefunden. Ja. Sein Vater war der Erste, der die Theorie von parallelen Universen aufgestellt hat. Upsala. Dann hat sich seine Schwester umgebracht. Ja. Und dann ist seine Mutter an Krebs gestorben. Mhm. Und er selber leidet natürlich auch unter Depressionen. Schaut immer noch und so. Ja. Und, aber es ist wirklich ein schönes kleines Buch, eine schöne kleine Biografie. Ist irgendwie viel, viel wertiger und menschlicher als so groß angelegte Rockstar-Biografien. Wobei die von Bruce Springsteen, die interessiert mich auch, weil der hat ja auch mit Depressionen zu kämpfen. Ja. Großer Artikel im Spiegel auch diese Woche. Was ich sagen wollte, in der Biografie steht, dass seine Schwester hatte ja auch psychische Probleme. Ja. Und die wurde behandelt auch mit Stromstößen. Und darüber, deshalb heißt das zweite Eels-Album auch Electroshock Blues, glaube ich. Ja. Und super Album übrigens. Genauso wie das Album danach, Daisies of the Galaxy, wo dann alle schon tot sind und er so ein bisschen positiv, aber trotzdem mit einem weinenden Auge so übers Leben schreibt. Zwei fantastische Alben, die eigentlich jeder haben sollte. Und der hat erzählt, dass Elektroschocks eigentlich, dass es niemand weiß, aber das ist auch in den 90ern war das schon so, gelten eigentlich als depressionsheilend und sind nicht mehr so verpönt, dieses einer flog übers Kuckucksnest oder Viktorianismus, Leute werden irgendwie geblitzt, bis in das Hirn schmort oder so, dass es tatsächlich deiner Schwester sehr gut getan hat und die das auch wollte. Und jetzt hier, siehst du, hier steht Bericht bei Spiegel Plus, das wäre jetzt nicht, weil wir natürlich kein Geld für Journalismus ausgeben, nee, wie Stromstöße Depression lindern. Ist eigentlich alles, was bei Spiegel Plus drin ist, automatisch, also ist das auch Teil des neuen Spiegels, der Printausgabe? Teils, teils. Teils, teils, aha. Aber genau, ich wollte einfach mit einer so einer depressiven Note enden. Ja. Muss auch mal sein. Hm. Gut. In dem Sinne, jetzt fällt mir noch kein gutes Wortspiel mit Blitz ein. Mit Blitz? Blitz. Lass dich nicht blitzen. Lass dich nicht Blitzdings. Guck dir das Blitzdings und dann blitzen wir und dann haben die Zuschauer den Podcast vergessen. Übrigens neulich wieder Man in Black 3 gesehen. Ja. Man denkt eigentlich, das wäre der Film, wo die das Franchise so ein bisschen seinen Zenit überschritten hätte. Aber eigentlich? Ist fast noch lustiger als vorher. Ja. Also ich würde mir auch noch einen vierten Man in Black anschauen. Ja. Okay. Alles klar. Genau, nächste Woche wieder und Champions League haben wir auch die Woche. Nächste Woche mit Oliver Polak. Ja. Na gut. Dann also nächste Woche. Macht euch was gefasst. Mach's gut, Rüdiger. Ja, tschüss, Leute. Tschüss. Mach's schön mit euch. Das war Brennerpass, der Bundesliga-Podcast.